Kapitel 4. Eine große Journalistin. Auf dem Filmfestival sind viele Journalisten. Sie kommen aus der ganzen Welt. Aus Europa, aus den USA, aus Südamerika, aus Japan, aus Afrika. Der Zugang ist sehr streng. Man muss sich akkreditieren und einen Presseausweis haben. Dann bekommt man den Festival-Badge mit Foto, Namen und Vornamen und der Zeitung oder dem Fernsehsender, für die man arbeitet. Damit können die Journalisten jeden Film anschauen und zu allen Pressekonferenzen gehen. Auch unter den Journalisten gibt es Stars, wie Sabina Christian. Zu ihrer Talkshow Sabina um 9 wollen alle Schauspieler und Regisseure, Deutsche und Ausländer. Tom Cruise bei seinen Berliner Dreharbeiten zu Valkyrie war schon zweimal Gast in der Sendung. Steven Spielberg auch. Dieses Jahr macht Sabina Christian eine Exklusivreportage über Nina Meyer. Sie begleitet die Schauspielerin überall hin, von morgens bis abends. In der Festivalzeitung steht ein erstes Interview. Nina, Ihre Karriere hat sehr früh begonnen. Das stimmt. Ich war 10 Jahre alt, als ich zum ersten Mal vor der Kamera stand. Das war ein tolles Erlebnis. Danach habe ich immer weitergemacht. Kino, das ist mein Leben. Ihre Familie hat Sie bei Ihrer Karriere unterstützt? Nein, überhaupt nicht. Nina, Sie erzählen nie etwas über Ihr Privatleben. Warum? Ich erzähle lieber von meiner Arbeit. Ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Meine Eltern sind gestorben, als ich noch klein war. Das ist alles. Sie und Ihre Schwester haben bei Ihrem Onkel gelebt, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, ich möchte nicht darüber sprechen. Wir haben kein gutes Verhältnis. Entschuldigung. Eine letzte Frage. Ihre Leidenschaft für Mode und Schmuck ist kein Geheimnis. Richtig. Ich liebe Designerkleidung. Aber oft ziehe ich mich auch ganz einfach an. Und was ziehen Sie zur Premiere Ihres Filmes an? Ich sage nur, dass ich ein außergewöhnliches Schmuckstück trage. Aber ich bin doch hier, um über meinen neuen Film zu sprechen. Ja, natürlich. Also, wie war die Arbeit mit dem Regisseur Wim Wanders? Frauke liest aufmerksam das Interview. Sie hat eine Idee. Sie muss versuchen, Sabina zu kontaktieren. Vielleicht braucht sie ja eine Assistentin. Bei der vielen Arbeit. Filme sehen, Leute treffen, Artikel schreiben. Am nächsten Morgen fährt Frauke mit der U-Bahn zur Friedrichstraße. Von dort sind es nur ein paar Minuten bis zu dem berühmten Hotel Adlon. Hotel? Ein Palast. Die ganz großen Stars übernachten dort. Michael Jackson zum Beispiel. Einmal hat er seinen Fans vom Balkon sein Baby gezeigt und hat es fast fallen lassen. War das ein Skandal? Alle Zeitungen haben darüber geschrieben. Während der Berlinale ist das Adlon der Treffpunkt für alle Stars und Möchtegern-Stars. In der Lobby mit der eleganten Bar, wo immer ein Pianist am Klavier spielt, geben Regisseure den Journalisten Interviews. Lassen sich Schauspielerinnen von Modefotografen in ihrem neuesten Outfit fotografieren. Und Leibwächter passen auf, dass Fans den Stars nicht zu nahe kommen. Und dass Paparazzi die Idole nicht in unerwünschten Situationen fotografieren. Frauke steht in der Lobby. Überall ist Hotelpersonal, vom Gepäckträger über den Portier bis zum Barmann. In diesem Durcheinander achtet niemand auf Frauke. Sie hat Sabina Christian vor dem Aufzug gesehen und läuft zu ihr hin. Entschuldigung, Sie sind Sabina Christian, nicht wahr? Fragt Frauke schüchtern. Ja? Antwortet die Journalistin etwas erstaunt. Was Sie machen, ist ganz toll, sagt Frauke jetzt etwas sicherer. Ich habe alle Ihre Sendungen gesehen und alle Artikel gelesen. Ich möchte nämlich auch Journalistin werden. Ja, das ist ein super Beruf. Und ich sehe, dass Sie ja ziemlich forscht sind. Frauke wird rot. Ja, keine Angst haben und alles hinterfragen. Dann klappt die Sache, fügt Sabina hinzu. Die Aufzugtür geht auf. Ich muss jetzt los. Viel Glück. Danke. Was ich noch fragen wollte, Gehen Sie zu Nina Meier? Die Tür ist schon fast zu, aber Frauke sieht Sabina mit dem Kopfnicken.